Es gibt nur wenige Dinge, die weicher sind als Kimonos und Langhaarkatzen. Willkommen zum Cluecast. Eine Kundendurchsage. Der Fahrzeughalter des blauen Kombis mit dem amtlichen Kennzeichen AB1337 wird gebeten, sein in Flammen stehendes Fahrzeug zu löschen. Feuerlöscher finden sich im Gang 7 und kosten 65 Euro. Das Team vom Cluemart hofft, dass sie uns trotz der Unannehmlichkeiten bald wieder besuchen. Allen anderen Kunden wünschen wir einen unterhaltsamen Einkauf sowie viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Ehelos und gesetzlos. Archie, du verdammtes Greenhorn, murmelte John, während er sich fahrig eine Kippe anzündete und sich auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte umblickte. Ruhe in Frieden. Er wollte ja unbedingt dabei sein, kommentierte Selma trocken und lehnte sich an den Laternenpfahl neben ihm. Es stank nach Abgasen und der Nieselregen aus dem nebligen Himmel vermochte die Stimmung auch nicht zu bessern. John wandte sich ihr zu und entgegnete gereizt: Schon, aber trotzdem steckt jetzt eine Kugel in seinem Schädel. Wir hätten ihn nicht mitnehmen dürfen. Sie schüttelte den Kopf und sagte es nichts, konnte es sich dann aber doch nicht verkneifen. Ja, dann wärst du jetzt tot in der Gasse liegen geblieben. Er murmelte etwas Unverständliches, das Selma über den Lärm der nahe vorbeirasenden Lastwagen nicht verstehen konnte. Doch sie hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was er eben gesagt hatte. Nun ebenfalls gereizt antwortete sie: Du bist kein Soldat mehr. Und das hier ist nicht Afghanistan, also vergiss endlich das Gerede von Ehre und Ruhm. Wir haben jahrelang auf demselben Rasen gespielt, entgegnete John leise mit einem Blick, den sie als bedrohlich empfand. Sei nicht so ein gefühlskalter Arsch, Sel. Wir sprechen hier über Archie. Sie lachte rau und nahm einen Schluck aus ihrer Cola-Dose. Das hier ist nicht deine Welt, Johnny. Was denkst du denn, hab ich getan, während du da drüben auf die Taliban geballert hast? Archie ist in guter Gesellschaft. Er war nicht der Erste, den es bei einem Job erwischt hat. Wenn man in dieser Branche einen Coup plant, muss man damit rechnen, dass es nicht alle heil rausschaffen. Ein Missverständnis reicht und du bist hinüber, ohne gefaltete Flagge oder Salutschüsse. John seufzte leise. Hast recht. Trotzdem sollten wir Archie einen Augenblick Respekt zollen. Sie nickte und warf die leere Dose auf den von Rissen durchzogenen Belag. Ja, er war schon eine Klasse für sich. Weißt du noch, als er uns mit dem Gartenschlauch überrascht hat? Nun lachte sogar er ein wenig. Wie alt waren wir da? 12? Ich denke schon, ja. Sie grinste bei dem Gedanken an ihre Jugenderinnerungen. Ich hatte damals einiges zu erklären, als ich Pitchners zu Hause ankam. Und nun liegt er in einem Leichensack. Bloß weil ein blöder Nachtwächter glaubte, sein Bohrer sei eine Knarre. Wegen einem verdammten Missverständnis. Sie schwiegen beide einige Zeit, bis John schließlich die Erinnerungen für den Moment abgeschüttelt zu haben schien und vorschlug: Holen wir uns noch was zu essen und neue Kippen, bevor wir weiterfahren. Wir können hier einen unauffälligen Blick auf die Glotze werfen. Klar, entgegnete sie und stieß sich locker von der Straßenlaterne ab. Hoffen wir mal, dass sie nicht schon unsere Bilder in den Nachrichten zeigen. Woher auch. Es gab keine Kameras und der Nachtwächter hat uns nicht gesehen. Ein stummes Grinsen glitt über ihre Lippen, während sie hinzufügte: Wenn ich ehrlich sein soll, viel länger hätte ich mich nicht mehr an dem Fenstersims festhalten können. Wenn wir sauber aus der Sache rausgekommen sind, bist du echt ein Genie, antwortete John zwar aufrichtig, doch noch immer etwas lustlos. Burger oder Pizza? Beides und viel Kaffee. Wenn wir uns abwechseln, können wir die Nacht durchfahren und sind morgen Nachmittag an der Westküste. Dort sollte uns niemand kennen. Das ist nicht deine erste große Flucht, oder? Fragte John. Ich bin mehr gewohnt anzugreifen. Nein, das ist schon die dritte. Es gibt zwei Städte in diesem Land, die ich nie wieder besuchen werde. Aber Angriff kannst du vergessen. Das funktioniert auf dem Schlachtfeld besser, wo du deine Ekstasepillen kriegst. John schwieg kurz und murmelte dann: Manchmal frage ich mich, warum ich mich darauf eingelassen habe, Sal. Du brauchtest das Geld. Und jetzt sollten wir für ein paar Jahre ausgesorgt haben. So schlecht war der Job auch wieder nicht. Er dachte kurz darüber nach und meinte dann, vielleicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Mach dich nicht wahnsinnig, Johnny. Du hast da drüben auch mehr als einen Kameraden verloren. Archie kannte das Risiko. Er wollte mitmachen und hat den Preis dafür bezahlt. Das Leben geht weiter. Er schüttelte kaum merklich den Kopf und hatte das Gefühl, nun zu begreifen, warum sie beide sich so unterschiedlich entwickelt hatten. Wieso er Soldat und sie Berufskriminelle geworden war. Der Gedanke daran, dass sein Kamerad ohne die gebührende Ehre in einem Armengrab landete, war ihm unerträglich. Es wollte ihm einfach nicht gelingen, so wie sie zu denken, ganz egal, was er tat. Und trotzdem hat er bloß kurz gezögert, als er kein Geld mehr gehabt hatte und ihn die Armee nicht mehr unterstützen wollte. Selmas Angebot war einfach zu verlockend gewesen und sein Groll auf den Staat und die Wirtschaft groß genug, sodass er sich einfach hatte überzeugen lassen. Wenn man nichts mehr zu verlieren hatte, ging man ungewöhnlich hohe Risiken ein und tat Dinge, die man sich noch ein Jahr zuvor niemals zugetraut hätte. »Bloß die Sache mit der Ehre lässt mir keine Ruhe«, erklärte er schließlich, mehr an sich selbst denn seiner Kameradin gerichtet. Sie zuckte fatalistisch mit den Schultern, während sich die Türe vor ihnen öffnete. Dann traten sie hinein. »Okay, weiter geht's«, sagte Selma ruhig, während sie aus dem Raststätten-Shop traten und den geparkten Wagen entlang gingen, volle Essenstüten in den Händen. Bald darauf waren sie wortlos bei ihrem Wagen, einem unauffälligen dunklen Sedan, angelangt und eingestiegen. John dachte an die beiden Sporttaschen voller Hunderter im Kofferraum, während Selma den Wagen ruhig vom Parkplatz der Raststätte lenkte und dann in den Verkehr auf der Autobahn einfädelte. »Ja, so schlecht ist der Job nicht gelaufen«, murmelte John. »Auf Wiedersehen, Archie.« Im Radio spielte ein melodischer Jazzsong und vor ihnen zeichnete sich in der Abenddämmerung die Ausläufer der Hügelketten ab, welche sie noch von einem neuen Leben trennten. Das war Ehrlos und Gesetzlos, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen haben Dennis Prasetio und Marlene Rauch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Autobahnraststätte und beinhaltete die Clues Greenhorn, Missverständnis, Fenstersims, Gartenschlauch und Ekstase. Vorsicht, hüten Sie sich vor Taschendieben. Leider treiben in unserem Geschäft immer wieder kriminelle Elemente ihr Unwesen. Die Polizei rät, dass Sie Ihre Kurzgeschichten stets nah am Körper tragen und auf akustische Wertgegenstände Acht geben. Unsere Aktionen in dieser Woche. Nebst der frischen Lektüre, die Sie in unserer Gemüseabteilung finden können, bietet ClueMart auch akustische Häppchen im Multipack zu fantastischen Preisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unseren aktuellen Prospekten auf cluewriting.de. Ein Blick auf unsere Etiketten verrät, dass wir von der ClueMart-Familie auf lokal angebaute Kurzgeschichten aus biologischer Produktion setzen. All unsere Beiträge stammen von glücklichen Schriftstellern aus Freilaufhaltung. Um diese Qualität weiter zu fördern, verwenden wir auch Produkte von Kleinbauern-Gastautoren. Mehr zu unserem Bio-Programm erfahrt ihr auf cluewriting.de. Im Sonderangebot sind zudem auch all unsere Stimmen erhältlich, die eure Einkäufe in der Welt der Literatur versüßen. Bevor ihr jedoch eine Familienpackung in den Einkaufswagen werft, besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Papier oder Plastik? Achtung, Achtung, unsere Kunden wird die Möglichkeit geboten, an unserer Marktumfrage teilzunehmen, indem sie uns über diverse Social-Media-Kanäle ihre Meinung mitteilen oder als Musiker uns diese gehörig geigen. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Clue-Mart für seine aggressive Werbestrategie bekannt ist und jeden Monat eines ihrer Kinder entführt, bis sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube folgen. Wer uns in diversen Podcast-Verzeichnissen oder im Freundeskreis weiterempfiehlt, sowie unseren Newsletter abonniert, erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 12 Cent sowie eines der für uns nicht nützlichen entführten Kindern. Wir danken Ihnen, dass Sie im Clue-Mart shoppen und hoffen, dass Sie uns bald wieder mit einem Besuch beehren. Oder mit den Worten Apu Nahasa Pima Petilons: Thank you, come again! Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. Jene, die wirklich an die Meinungsfreiheit glauben, stehen dafür ein, dass alle, die gegen die Meinungsfreiheit sind, diese Meinung äußern dürfen.